Also ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr eigentlich aus lauter solchen Zetteln besteht, die andere an euch dran kleben. Ich denke, ihr habt jetzt schon mitbekommen, dass es heute hier um das Thema geht, ich, wer bin ich eigentlich? Und das ist total mein eigenes Glaubensthema und deshalb wollte ich euch einfach ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit, ich bin 20 Jahre alt, ich heiße Sarah und die Geschichte, um die hier geht, die hat angefangen, als ich etwa 14 oder 15 Jahre alt war und mir ging es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht besonders gut, also man kann auch sagen sehr schlecht. Ich war in der Schule schon ganz gut, von den Noten war das alles in Ordnung, aber unsere Clique, mit der wir vorher zusammen waren, die ist da so auseinandergefallen und irgendwie waren wir plötzlich zu fünft und ich weiß nicht, es gibt auch das Sprichwort, das fünfte Rad am Wagen. Und genau so habe ich mich auch immer gefühlt, wenn es irgendwie darum ging, irgendwas in Gruppenarbeit zu machen, zu zweit oder zu viert, dann war immer klar, wer halt übrig bleibt. Und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich extreme Probleme mit mir selber. Wenn ich in den Spiegel geguckt habe, dann habe ich einfach nur diese ganzen negativen Bewertungen gesehen. Und das war echt furchtbar. Also ich habe auch nicht mehr gerne in den Spiegel geguckt, sondern im Gegenteil, ich habe da einen ganz großen Bogen drumherum gemacht. Und das war total furchtbar, weil ich einfach echt abends zu Hause gesessen bin und ich habe geheult und ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil es einfach, ich wusste genau, dass ich mir dann wieder vorkomme wie der letzte Depp. Und ja, und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe schon immer an Gott geglaubt, aber mir war einfach nicht bewusst, was das für mich bedeutet. Und dann bin ich da auf ein Prayer Festival gegangen, das ist halt auch so ein christliches Jugendevent. Und dort haben alle anderen, da wurde halt diese Frage gestellt, willst du, dass Jesus in dein Herz kommt? Und ich saß da auf dem Boden und ich dachte mir, naja. Und alle anderen sind aufgestanden und haben gejubelt und haben geschrien und waren total begeistert. Und ich dachte, naja, ich kann jetzt ja schlecht hier unten sitzen bleiben, wie sieht denn das aus? Und dann bin ich halt auch aufgestanden und habe halt gesagt, okay. Und das war jetzt nicht so wirklich begeistert, dass ja, ich will Jesus nachfolgen, aber es hat mal ausgereicht und Jesus ist wirklich in mein Herz gekommen. Und ich habe damals so gezögert, weil ich totale Angst hatte vor dem, was sich verändert. Und ich hatte total die Angst, dass ich plötzlich total der Superchrist sein muss, dass ich mich an 1000 Regeln halten muss, dass ich irgendwie meine Freiheiten verliere oder dass irgendwie alles anders wird. Und Jesus kam eben in mein Herz und es wurde auch alles anders. Es wurde nämlich alles viel besser, weil ich plötzlich erkannt habe, was es bedeutet, absolut geliebt zu sein. Und weil ich erkannt habe, was es heißt, einen Wert zu haben und wertvoll zu sein. Und das war echt so, als würde jemand den Rollladen aufmachen und ich würde plötzlich ja Licht sehen und ich würde auf einmal verstehen, worum es eigentlich geht. Und diese ganzen Zettel, die jetzt an mir dranhängen, die hat Jesus mir einfach abgenommen. Und ihr habt es schon gesehen, es gibt so Zettel, die fallen gleich wieder runter. Die sind hier auch schon runtergefallen. Und wenn ich jetzt anfange, bei mir diese Zettel abzumachen, hier geht es ganz gut. Aber bei denen auf meinem Rücken, da habe ich schon ein bisschen ein Problem. Und so ist es mit den Bewertungen oder mit den Dingen, die andere über uns sagen, bei uns selber auch. Wenn andere was zu uns sagen, dann kann das total tief gehen und es kann uns total arg verletzen. Oder das kann so sein, dass es einfach wieder abfällt, wie diese Zettel, weil das Menschen sind, die uns vielleicht nicht so nahe stehen oder weil das irgendwelche Dinge sind, wo wir wissen, die sind eigentlich auch nur im Scherz gesagt. Und es gibt aber Dinge, die kann uns auch niemand anderes abmachen. Also ich kann meine Eltern bitten und ich kann meine Freunde bitten, mir so einen Zettel abzumachen. Also ich kann denen sagen, wie weh mir das tut, dass andere sowas über mich sagen und meine Eltern oder meine Freunde können dann sagen, das stimmt gar nicht. Aber es bleibt immer so ein Kleberrückstand oder ein Stückchen Zettel übrig, weil die einfach auch nicht diese ganzen tiefen Verletzungen, die in mir drin sind, wegnehmen können. Entweder traue ich ihnen nicht zu, dass das, was sie sagen, stimmt und ich denke, sie wollen mich schonen oder sie wollen mir einfach was Nettes sagen oder einfach auch, weil sie das gar nicht können, auch wenn ich weiß, dass das, was sie sagen, eigentlich stimmt. Ja, das war so ein Zettel, der ist halt abgefallen. Weil ich weiß, dass das, was sie mir sagen, eigentlich stimmt. Aber das, was andere Negatives über mich gesagt haben, das ist so fest in mir drin, dass ich es gar nicht abmachen kann. Und deshalb ist die einzige Lösung wirklich, das zu Jesus zu bringen, ans Kreuz und sich das von Jesus abmachen zu lassen. Also ich würde jetzt gerne das euch auch so zeigen, dass jetzt Jesus kommt und das abmacht, aber das war so logistisch ein bisschen schwierig. Deshalb werde ich die jetzt eben selber abmachen und ans Kreuz hängen, als Zeichen dafür, ja, dass wir die eben Jesus geben müssen, all diese Sachen. Habe ich noch irgendwo einen Zettel? So, seht ihr, das war schon mal das Problem, das sehe ich ja selber gar nicht. Ich habe dir da ein bisschen was mitgebracht hier. Ist aber lieb. Ja, gell? Weil, ich habe jetzt so gemerkt, also Zeugnis war jetzt schon, war schon cool so. Man sieht das doch ordentlich schön dekoriert hier. Aber also so ein paar Fragen hätte ich dann dazu doch noch, muss ich sagen. Ja? Und zwar, also du hast erzählt, dass, ja, dass Jesus dir das so weggenommen hat. Also diese ganzen Wertungen, die so in deinem Leben sind. Aber ja, wie waren das so genau? Also das war ja bestimmt nicht so, dass, also ich kann mir das einfach nicht so vorstellen. Du stehst da auf und sagst, ja, Jesus soll zu mir kommen und plötzlich ist alles gut? Oder? Ja, das hört sich jetzt schon ziemlich krass an, aber für mich war das in dem Moment wirklich fast so krass, dass ich plötzlich alles das, was mich so runtergezogen hat, ja, einfach auch vor Jesus gebracht habe im Gebet und es war wirklich wie so eine Befreiung. Das hört sich total unglaublich an, aber das war wirklich so, als würde jemand auf den Lichtschalter drücken und ja, also es war wirklich total unbeschreiblich, dass ich das vor Jesus habe bringen können und es war plötzlich weg. Also natürlich hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht, dass diese ganzen Wunden komplett weg waren, aber ich konnte trotzdem relativ schnell so einen Schlussstrich setzen und ja, dann in den Spiegel gucken. Natürlich sind ab und zu in ähnlichen Situationen wieder Dinge hochgekommen, wo ich dann gedacht habe, also eigentlich dachte ich, das hätte ich abgeschlossen und das wird mich nicht mehr so treffen. Aber das ist ganz normal. Wir werden jeden Tag mit irgendwelchen Sachen konfrontiert und das hört ja nicht auf, nur weil wir das einmal an Jesus abgeben. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir das immer und immer wieder vor Jesus bringen. Ja, ich denke auch, also ich meine, die eine Sache ist, du hast dann das weg, was in der Vergangenheit war. Aber es ist ja wirklich so, es kommen jeden Tag wieder irgendwie Sachen auf dich zu, wo du negativ, ja, bewertet wirst, auch wenn es die Menschen ja manchmal gar nicht so meinen. Ich meine, das war jetzt hier auch so, die haben eigentlich ganz normale Sachen zu dir gesagt und du hast dann gleich, ja, oft, und du hast dann gleich irgendwie, ja, gemeint, das wäre voll der Angriff auf dich. Also bei mir ist das eigentlich gar nicht unbedingt so. Also ich denke, es hängt einfach immer viel davon ab, wie du selbst dann das auch bewertest, was die anderen dir sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn wir selber überhaupt kein tiefes Selbstwertgefühl haben und wenn wir selber wirklich auch glauben, dass andere nur negative Dinge zu uns sagen, dann kommen die Dinge, die die anderen sagen, auch negativ an. Also es gibt so neutrale Sachen, die können vielleicht sogar manchmal positiv gemeint sein und die kommen bei uns total negativ an, wenn wir selber davon ausgehen, dass andere über uns nur Negatives denken. Und ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn wir wissen, wie viel wir wert sind, dass wir mit Bewertung anders umgehen. Und umgekehrt, wenn wir viel negatives Feedback bekommen, dann glauben wir irgendwann auch, dass wir wenig wert sind. Also das bedingt sich so gegenseitig. Und es ist ganz wichtig, einfach erstmal auch zu wissen, dass man wertvoll ist und zu wissen, was für einen Wert man hat. Und dann lernt man einfach auch mit solchen Sachen ganz anders umzugehen. Und dann fallen die auch viel schneller wieder ab, diese ganzen Zettel. Okay. Und ja, wie begründet sich jetzt der Wert in dir? Also du hast ja durch Jesus so zugesprochen bekommen, oder? Ja, also ich denke, zum Wert von den einzelnen Personen, da steht auf jeden Fall auch ganz viel in der Bibel dazu drin. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht. Das fängt schon an mit der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1, als Gott alles anfängt zu erschaffen. Und dann heißt es in Genesis 1, 27, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie, als Abbild Gottes schuf er sie. Und das zeigt ja eigentlich schon mal, wenn Gott uns Menschen als sein Abbild erschafft, dann zeigt es schon eigentlich, wie unwahrscheinlich viel wert wir sind. Ich meine, als Abbild Gottes, das ist an sich schon mal eine wahnsinnige Ehre und das zeigt uns, dass wir echt stolz auf uns sein können, einfach nur, weil wir Menschen sind. Und es geht weiter. Gott sieht sich das an, was er gemacht hat und er sagt, es war sehr gut. Und wenn Gott damit zufrieden ist, dann sollten wir eigentlich auch damit zufrieden sein, weil ich meine, es ist Gott. Und das zieht sich immer wieder so durch. Gott bleibt auch an den Menschen einfach dran. Der geht mit den Menschen den Weg. Und ich glaube, dass Gott es nicht machen würde, wenn wir nicht wertvoll wären. Also ich meine, der hat bestimmt Besseres zu tun, als mit uns irgendwie durch unser Leben zu gehen oder mit den ganzen Menschen in der Bibel, wenn die nicht wertvoll wären. Und was ich ganz wichtig finde, das ist im Psalm 139. Richtig rum ist auch gut. Und da heißt es, also Psalm 139 ist übrigens sehr empfehlenswert für die, die noch nicht gelesen haben. Aber in dem Vers 13 bis 18 heißt es, denn du hast mein Innerstes geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken und wie gewaltig ist ihre Zahl. Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir. Also ganz wichtig nochmal. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Also ich finde, da kann man nur sagen, wow, weil eigentlich ist es das kunstvoll gewirkt, das sagt schon ganz viel über den Wert einfach aus. Und jetzt befinden wir uns noch im Alten Testament. Und dann kommt ja der entscheidende Punkt, eigentlich überhaupt für uns, warum wir hier sind und warum wir Christen sind, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn das uns nicht wertvoll macht, was dann? Niemand anderes kann uns einen Wert so zusprechen, wie jemand, der bereit ist, für uns zu sterben. Wenn jemand sagt, du bist so wertvoll, dass ich für dich in den Tod gehe, damit du leben kannst. Ich glaube, deutlicher kann man nicht gesagt bekommen, wie wertvoll man ist. Und Jesus spricht es jedem Einzelnen von uns zu. Er hat es für dich gemacht und für dich und für dich. Und das gibt uns diesen Wert. Und deshalb dürft ihr echt darauf vertrauen, dass ihr total wertvoll seid. Und das kann euch auch niemand wegnehmen. Und wenn halt zu euch einer sagt, ihr seid doof, gut mag sein, dass der das so sieht. Aber Jesus sagt, du bist wertvoll. Und wem willst du mehr glauben? Dem, der sagt, du bist doof, oder Jesus, der sagt, du bist wertvoll? Ja. Also ich finde auch, dass in der Bibel total viele schöne Zusagen für uns sind. Und ja, ich find's klasse, dass Gott uns das so sagt. Aber also mein Problem damit ist echt oft, dass ich es im Alltag halt nicht merke. Also es ist eine Sache, wenn ich in der Bibel lese oder wenn ich Gott anbete, wenn ich Lobpreis mache. Aber es ist oft im Alltag, dass doch so viele Sachen auf mich zukommen, wo ich dann ja irgendwie das einfach wieder vergesse. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp oder sowas? Also ich denke, das wird uns jedem von uns so gehen, dass wir im Alltag Sachen gesagt bekommen, die uns total verletzen. Und da ändert auch wirklich nichts dran, wenn ich im Kopf weiß, dass ich wertvoll bin. Aber je öfter ich mir das bewusst mache, umso tiefer geht es auch in mein Herz rein, dass ich wertvoll bin. Und wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Wenn ich in dem Tiefen von meinem Herz wirklich weiß, dass ich wertvoll bin, dann verletzt mich das auch nicht mehr so schnell. Und wenn aber dann doch so eine verletzende Sache kommt, dann ist es ganz wesentlich, damit auch wieder zu Jesus zu gehen und ihm das zu zeigen. Und in dieser Schwachheit, in der wir sind, wirklich vor ihn zu kommen, das ans Kreuz zu bringen und ihm zu zeigen und zu sagen, ich kann damit nicht. Jesus, nimm du das. Und Jesus macht es. Jesus hat uns die Zusage gegeben, dass er in unserer Schwachheit stark ist. Ich weiß leider nicht genau, wo es in der Bibel steht. Ich habe es gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Aber es gibt diese Zusage, dass Jesus sagt, in deiner Schwachheit bin ich stark. Und darauf können wir vertrauen, wenn es uns schlecht geht. Das macht die Situation vielleicht nicht sofort besser. Aber es hilft uns langfristig auf jeden Fall. Ja, es hat immer viel damit zu tun, wie ich mit den Sachen umgehe, die Leute zu mir sagen. Eben wie du sagst, ob ich halt weiß, dass ich eigentlich wertvoll bin, dass ich ja einen Wert habe in mir drin, den mir keiner nehmen kann. Und wenn dann Leute zu mir irgendwas sagen, was auch Kritik ist, dann muss das ja auch nicht immer schlecht sein. Also ich glaube, Kritik kann uns ganz oft eigentlich auch helfen, oder? Auf jeden Fall. Also wenn jemand zu uns sagt, das war scheiße, dann ist es jetzt nicht so hilfreich. Ich meine, das wusste ich vielleicht sogar selber schon. Aber wenn jemand zu mir sagt, guck mal, da und da, das war noch nicht ganz so gut, das kann man besser machen, dann ist es für mich eine Perspektive zu sehen, ich kann noch viel mehr. Und es ist auch wichtig, dass wir kritisiert werden, weil wenn wir nicht kritisiert werden, dann bleiben wir ja stehen. Dann können wir uns nicht mehr weiterentwickeln, weil wir davon ausgehen, wir sind schon perfekt. Und das ist, glaube ich, auch ein Irrtum, das kann jeder nachvollziehen. Das ist ganz wichtig zu sehen, Kritik ist eine Chance, aber dazu muss Kritik halt auch so geäußert werden, dass es uns nicht in unserer Persönlichkeit komplett angreift. Okay, ich finde, du hast schon total viel gesagt. Ist noch irgendwas, was du noch uns sagen wolltest? Habe ich irgendwas vergessen? Also was ich noch sagen wollte, was mir auch wichtig geworden ist, vorhin während der Präsentation ging es ja auch so ein bisschen um die Frage, wer bin ich? Ich glaube, das ist ein Thema, das, denke ich mal, die meisten von uns auch beschäftigt. Und das kann man von hier vorne natürlich nicht beantworten, weil ich kann nicht in eure Köpfe reingucken und ich kann euch nicht sagen, wer ihr seid. Aber ich kann euch sagen, dass ihr wer seid und das ist ganz arg spannend, das herauszufinden, wer ihr seid. Also ich glaube, dass es auch nicht so eine Antwort ist, zu sagen, okay, ich bin der und damit Punkt, weil wir entwickeln uns weiter. Und wenn ich mir angucke, wie ich mit 15, mit 16, mit 17, mit 18, mit 19 war und wie ich heute bin, dann sehe ich, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und ich gehe davon aus und ich hoffe, dass ich mich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weiterentwickeln werde. Und das fängt bei so einem ganz simplen Beispiel an, wenn ich mir angucke, was ich mit 15 Jahren für Kleider angehabt habe, dann denke ich heute, habe ich das mal angehabt? Peinlich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ja, da sieht man schon, dass man sich verändert. Und das heißt nicht, dass ich mich damals noch nicht gefunden hatte und heute weiß ich, wer ich bin, sondern das heißt einfach, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich andere Bereiche von meiner Persönlichkeit vielleicht auch entdeckt habe. Und mich hat es früher wahnsinnig unter Druck gesetzt, wenn ich gesehen habe, da ist einer, der weiß, was er will, der ist total auf Sport eingeschossen, der trägt sportliche Kleider, der hat einen Haufen Sport als Interessen und alles, was der macht, das ist so von so einem sportlichen Flair geprägt. Und ich dachte so, oh nein, und was will ich? Wer bin ich? Und ich habe mich da voll unter Druck gesetzt und es ist nicht notwendig, weil wir haben ganz viele verschiedene Facetten, also ganz viele verschiedene Bereiche in uns drin und die sind alle von Gott gemacht und die sind alle total schön. Und es ist nur an uns rauszufinden, mit der Zeit zu entdecken, was in uns drin steckt. Und vielleicht finde ich momentan gerade das und das total toll. Also zum Beispiel, ich finde es total toll, so ein bisschen alternativ zu sein. Und dann laufe ich halt mal ein Jahr lang total alternativ rum. Und 2 Jahre später finde ich halt den Business-Style viel besser. Und dann laufe ich halt mehr so im Business-Style rum. Also ich glaube, das ist sowas, das steht uns auch einfach zu. Und das ist auch gut für uns, wenn wir uns da ganz langsam weiterentwickeln. Ja, ich denke, es liegt auf jeden Fall eine Riesenchance drin, wenn wir offen bleiben. Ich glaube, dass wir uns eigentlich ja ziemlich oft auch irgendwie sozusagen einmauern, wenn wir denken, ja, das ist unser Ding, das machen wir und bleiben dann nur dabei. Also das kann man ja schon sehen, irgendwie, wenn es auch um geistliche Gaben geht, finde ich. Wenn man immer denkt, ja, ich kann total gut Anspiel, also mache ich immer nur Anspiel oder so. Aber vielleicht kann ich eigentlich auch noch was anderes und ich mache es halt nur nie. Ne? Ja, ich glaube, das ist total wirklich spannend, also das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt und ich suche schon nach einem anderen Wort, aber ich finde es nun mal spannend, dass wir immer wieder neue Sachen an uns entdecken. Und ich habe zum Beispiel erst vor einem Jahr oder so entdeckt, dass ich eigentlich auch total gern zeichne. Vorher fand ich das immer doof. Und plötzlich macht mir das halt Spaß. Und das ist eigentlich total schön, das zu sehen, weil das wieder so was Neues ist, was auch wieder Schwung irgendwo in unser Leben reinbringen kann. Und deshalb ist es auch für euch eine Chance oder auch ein Aufruf, mal nachzudenken, ja, wo habe ich eigentlich mich noch gar nicht ausprobiert und wo könnte denn bei mir überhaupt noch Potenzial drin liegen? Vielleicht bin ich total berufen, das nächste Mal hier oben zu stehen und zu predigen und ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht habe ich noch nie probiert, irgendwie zuzuhören. Also ich habe mir noch nie die Zeit genommen, mich wirklich mal mit einem Problem konfrontieren zu lassen. Weil ich dachte immer, ich kann das gar nicht, ich bin da die falsche Person, aber vielleicht kann ich das doch. Ja, du hast gerade gesagt, das ist ein sehr persönliches Thema und im Grunde, ja, mein Thema heute ist auch ich, was sollen wir da noch groß dazu sagen? Eigentlich geht's um euch und es geht darum, ja, dass jeder für sich selbst rausfindet, ja, wer er ist und genau. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir jetzt eine kleine stille Zeit haben, wo ihr drüber nachdenkt, wer euch ganz arg verletzt hat und euch daran hindert, euch wirklich mit den Augen Gottes auch zu sehen. Wer oder was sind diese Dinge, das was ist viel wichtiger, diese Zettel, die an euch dranhängen und die verhindern, dass ihr eure eigene Pullifarbe seht. Wenn ihr in den Spiegel guckt und ihr seht diese Zettel und ihr seht nicht mehr euch selber, was steht da drauf? Und diejenigen, die heute beim Eingang von hier gekommen sind, die haben schon so ein Kreppband am Arm. Die anderen, die unten rum reingekommen sind, die haben das leider nicht bekommen. Das ist nicht so tragisch, aber wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir machen jetzt diese Zeit der Stille, wo ihr euch wirklich überlegen sollt, was diese Zettel sind. Und als Symbol kommt ihr dann nach vorne, hier ans Kreuz, und hier werden dann die Leute vom Anspielteam stehen und werden euch diese Zettel abmachen und ans Kreuz hängen. Die, die keinen Zettel bekommen haben, die dürfen auch nach vorne kommen, symbolisch ans Kreuz und dürfen das sie eben symbolisch abgeben, weil es ganz wichtig ist, sich wirklich von Jesus befreien zu lassen. Genau, ich denke, das sind, also diese Kreppbänder, ihr merkt es ja vielleicht am Arm, ist auch ein bisschen unangenehm oder so, vielleicht haben sie es euch ein bisschen eng drum gemacht und es schnürt schon so halb das Blut ab oder so, kaum noch den Arm bewegen. Also ich glaube, ganz oft sind solche Verletzungen Sachen, die Leute zu uns gesagt haben. Vielleicht haben sie es ja gar nicht so böse gemeint. Aber wir haben es so gesehen, das sind ja wie so unangenehme Kreppbänder am Arm, wie so Wunden, die irgendwie tief ins Fleisch gehen. Und ja, vielleicht ist ja genau heute Abend die Chance, ja, das einfach mal loszuwerden, loszulassen.